Jetzt zur Täterseite, auf die er geriet, hatte ich eigentlich schon diese zwei Zäsuren, die Hitler-Führer, wie hieß das, Stricke oder was? Diese Litzen. Schulterschnüre. Ja, Schulterschnüre, genau. Und und dann schließlich den Eintritt in diese Partei für. Er blieb ja dann auch drin bis zuletzt, formell, obwohl das nie mehr eine Rolle spielte. Aber das ist natürlich genau, was für Brückner, denke ich, typisch ist und weswegen es gut ist, dass man ihn heute aus der Verschüttung befreit. Es ist einer, der die deutsche Misere und diese Schuld, den Schuldzusammenhang des Volksstaats und der Klassengemengelage in diesem Volksstaat im Deutschen gerade psychoanalytisch und sozialpsychologisch selbst durchgearbeitet, selbst durchgemacht hat, also zunächst mal eben selber gelebt hat als Überleben und der immer wieder zeigt, hätte ich nicht erfahren, dass ich sogenannter Halbjude bin, dann wäre ich eigentlich auch als einer, der sozusagen rein arisch als Deutscher abgebucht ist, auch in diese subversive Stellung und die subversive Lebensweise hineingeraten. Und ist für ihn ein Problem der bürgerlichen Konstitution einer Gesellschaft, die dann sich der terroristischen Staatsapparate bedient, um in bestimmten Klassenkämpfen sich durchzusetzen, aber dadurch natürlich auch die Normalität der bürgerlichen Gesellschaft verletzt und sich gegen diese wendet, daran dann, es wird von ihm wiederholt auch im Detail geschildert, wie eigentlich das Chaos der Eliten, wie Franz Neumann das an seiner Schilderung des nationalsozialistischen Behemoth-Gesamtstaatsapparates oder der eigentlich schon kein Staat im eigentlichen Sinne mehr ist, schildert, dass er das auszunutzen verstand und gelernt hat, diese Lücken und diese Räder, die aneinander vorbeigreifen, in einem auch terroristischen, aber auch dem normalen bürgerlichen Staatsapparat also auszunutzen. Das ist eigentlich sein Thema. Und diese ungeheure Anstrengung, die das bedeutet, ist selbst traumatisierend und ist selbst nichts, was jetzt ihn eindeutig sozusagen auf die sichere Seite bringt. Er war der Antifaschist, er war der von seiner Mutter her und von der Opposition seines Vaters auch gegen das Regime, dieser gesinnungsmäßigen Opposition her, schon auf der sicheren Seite gewesen wäre, dieses Schuldzusammenhang, sondern er ist selbst immer wieder in diese Schuldverstrickung hineingeraten. Aber er arbeitet es von Anfang an auf und er versucht tatsächlich eine Antwort eine Antwort, wie man in der deutschen Misere so leben kann, solange die noch besteht, solange diese deutschen Zustände nicht aufgehoben sind, revolutionär aufgehoben sind, wie man da sozusagen sich so halten kann, dass man diesen Schuldzusammenhang, fast möchte ich sagen, relativiert. Man kann nicht einfach rausspringen. Und das ist eigentlich sein Thema und führt auch zu solchen Selbststilisierungen, die dann sich immer wieder einschleichen. Leider kann ich jetzt die einzelnen Stationen aus Zeitmangel diesmal nicht noch anführen, wo er schreibt, wo es auch sehr, sehr tragisch klingt. Nehmen wir diese Episode, eine Episode muss ich noch bringen, ich mache es jetzt einfach etwas sprunghaft, um diese Episode zu bringen und dann die Frage der Verführung, das Thema der Verführung, die er ja als Kind, und er hat immer die Kindheit, weit über diese autobiografische Darstellung hinaus, lebenslang die Kindheit und Kindheitsstatus und sozusagen das Erwachsenwerden des im psychoanalytischen Sinne einer Ich-Bildung als Reifung untersucht, wie die in den deutschen Verhältnissen möglich ist oder eben verkrüppelt nur vonstatten gehen kann. Und da ist das Thema der Verführung eben in dem Schuldzusammenhang eine Schlüsselkategorie, der Schuld und die Verführung. Und dieses kindliche sich verführen lassen durch die Emotio, durch die Formen eines solchen Apparats wie Hitlerjugend, wo er mal eine Weile begeistert, also zum Beispiel pikanteste Sache kann hier auch nicht geschildert werden, wo er ja gar nicht getauft war,